sie sehen und das Gefühl an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins. Bleibt eins. Von ihr getrennt zu leben, ist mir ganz undenkbar. Wär mein Tod. Ist das nun Liebe? So, liebt der Tempelritter? Liebt der Christ das Judenmädchen? Ach, was tut's? Ich hab in dem gelobten Lande der Vorurteile mehr schon abgelegt. Was will mein Orden auch? Ich, Tempelherr, bin tot. War von dem Augenblick im Tod, der mich zu Saladins Gefangenen machte. Der Kopf, den Saladin mir schenkte, wär mein alter? Ist ein neuer, der von allem nichts weiß, was jenem eingeplaudert ward, was jenen band. Und ist ein besserer, für den väterlichen Himmel mehr gemacht. Das spüre ich ja. Denn erst mit ihm beginn ich so zu denken, wie mein Vater hier gedacht muss haben, wenn man nicht Märchen von ihm mir vorgelogen. Sein Beispiel bürget mir für seinen Beifall. Und an wessen Beifall liegt mir denn sonst? An Nathans? Oh, an dessen Ermunterung mehr als Beifall kann es mir noch weniger gebrechen. Welch ein Jude! Und der so ganz nur Jude scheinen will. Hey! Nathan! Ihr habt sehr lang euch bei dem Sultan aufgehalten. Er will euch sprechen. Will, dass ungesäumt ihr zu ihm kommt. Begleitet mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn erst etwas anders zu verfügen habe. Nathan, euer Haus betrete ich wieder eher nicht. So seid ihr doch in das schon da gewesen. Nun, ach, sagt, wie gefällt euch Recher? Über allen Ausdruck. Allein sie wiedersehen, das werd ich nie. Nie. Nie. Ihr müsstet mir zur Stelle denn versprechen, dass ich sie auf immer, immer soll können sehen. Mein Vater. Junger Mann. Nicht Sohn. Lieber junger Mann. Nicht Sohn? Ich bitte euch, Nathan. Ich beschwöre euch bei den ersten Banden der Natur. Begnügt euch doch, ein Mensch zu sein. Stoßt mich nicht von euch. Lieber, lieber Freund. Und Sohn? Sohn nicht? Auch dann nicht, wenn Erkenntlichkeit zum Herzen eurer Tochter der Liebe schon den Weg gebahnet hätte? Ihr überrascht mich, junger Ritter. Ich überrasch euch. Nathan, mit euren eigenen Gedanken? Ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. Nathan? In diesem Augenblicke fühlt ihr nichts als Neugier? Ja. Ich habe selbst wohl einen Staufen Edim gekannt, der Konrad hieß. Ja. Ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Ja, nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater. Denn mein Konrad war, was ihr, war Tempelherr, war nicht vermählt. Darum könnte er doch mein Vater wohl gewesen sein? Ah, ihr Scherz. Ja, und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Was wär's denn nun? Sowas von Bastard oder Bankard. Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Doch entlasst mich meiner Ahnenprobe. Ich will euch eurer wiederum entlassen. Ihr werdet bitter. Doch verdien ich's. Ich will euch ja nur bei dem Worte, nicht dem Augenblick so fassen. Weiter nichts. Och, nichts weiter? Ja, so vergebt. Nun kommt! Mit in euer Haus? Das nicht. Da brennt's. Ich will euch hier erwarten. Was gibt's denn? So geheimnisvoll? Jawohl, betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt, und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wäre es, wenn wir tauschten? Vertraut mir euers, so vertrau ich euch das meine. Ja, mit Vergnügen. Wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet. Fangt nur immer an. Erst ihr. Ich folge. Denn versichert, seid versichert. Mein Geheimnis kann euch gar nichts nutzen, wenn ich nicht zuvor das eure habe. Sagt, was ist denn das, dass ihr so Knall und Fall euch aus dem Staube machtet? Dass ihr nun mit Nathan nicht wiederkommt? Hat Recher denn so wenig auf euch gewirkt? Oder auch so viel? Kurz gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt. Liebt bis zum Unsinn. Und ich sag euch was. Ja, zum Unsinn. Ihr versteht euch trefflich drauf. Nun gebt mir nur die Liebe zu. Den Unsinn will ich euch erlassen. Ja, weil er sich von selbst versteht? Ein Tempelherr, ein Judenmädchen lieben. Scheint freilich wenig Sinn zu haben. Doch zuweilen ist des Sinns in einer Sache auch mehr, als wir vermuten. Ihr macht mich neubegieriger, als ich wohl sonst zu sein gewohnt bin. Oh, das ist das Land der Wunder. Liebe Daya, nehmt für gestanden an, was ihr verlangt. Dass ich sie liebe. Dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde. So schwört mir, Ritter, sie zur eurigen zu machen, sie zu retten. Sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Ach, kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? In eurer Macht steht es. Ich bring es durch ein einzig Wort in eure Macht. Oh, dass selbst der Vater nichts dawider hätte. Oh, was, der Vater? Der Vater soll schon müssen. Der Mann ist sonst so gut. Ich selber bin ihm so viel schuldig, dass er doch gar nicht hören will. Gott weiß, das Herz blutet mir, ihn so zu zwingen. Ich bitte euch, Daya, setzt mich kurz und gut aus dieser Ungewissheit. Seid ihr aber noch selber ungewiss, ob was ihr vorhabt, gut oder böse, schändlich oder löblich zu nennen, schweigt. Ich will vergessen, dass ihr etwas zu verschweigen habt. So wisst denn, Recha ist keine Jüdin. Ist eine Christin. So. Wünsche euch Glück. Hat's schwer gehalten? Lasst euch nicht die Wehen schrecken. Fahret ja mit Eifer fort, den Himmel zu bevölkern, wenn ihr die Erde nicht mehr könnt. Wie? Verdient meine Nachricht diesen Spott? Dass Recher eine Christin ist, das freut euch, einen Christen, einen Tempelherrn, der ihr sie liebt, nicht mehr? Ja, besonders, dass sie eine Christin ist von eurer Macht. Ho, ho, ho, ho. So versteht ihr's. Ho, nein. Ihr Glück ist, längst zu sein, was sie zu werden verdorben ist. Erklärt euch. Oder geht. Sie ist Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Nathan nicht ihr Vater? Wisst ihr, was ihr da sagt? Die Wahrheit, die so oft mich blutige Tränen weinen machen. Nein, nein, nein, er ist ihr Vater nicht. Und hätte sie als seine Tochter nur erzogen? Hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Ganz gewiss. Sie wüsste nicht, was sie geboren sei.